Wo finden wir Weisheit? Wir wissen, dass Informationen keine Weisheit sind. Und wir wissen auch, dass Wissen keine Weisheit ist. Vor vielen Jahren war ich Dozent an einer Universität und arbeitete gleichzeitig an meiner Doktorarbeit. Eines Tages sagte ich zu dem Inhaber des Lehrstuhls, mit dem ich befreundet war, ich möchte meine Dissertation gern zum Thema Motivation und Führung schreiben. Eine philosophische Abhandlung, keine empirische Studie. Er erwiderte, Steven, du weißt nicht einmal genug, um die richtigen Fragen zu stellen. Mit anderen Worten, mein Wissensniveau war bei weitem nicht hoch genug für die Beschäftigung mit den Fragen, mit denen ich mich dann hätte befassen müssen. Das war ein emotional sehr traumatisches Erlebnis für mich, da mein Herz und mein Verstand mich zu einer philosophischen Betrachtung drängten, nicht zu einer naturwissenschaftlichen, mit der ich mich dann schließlich begnügen musste. Ich hatte gedacht, dass die informelle philosophische Ausbildung, die ich während meines Betriebswirtschaftsstudiums erhalten hatte, ausreichen würde. Erst Jahre später erkannte ich, dass mein Freund damals recht hatte. Das war eine Erfahrung, die mich bescheiden machte. Diese Lektion in Bescheidenheit war der Ausgangspunkt für viele wertvolle Erkenntnisse und Einsichten, die ich in den folgenden Jahren gewann. Schließlich lernen wir, je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir, wie viel wir nicht wissen. Was passiert mit unserem Nichtwissen, wenn unser Wissen zunimmt? Es nimmt natürlich ebenfalls zu. Zumindest wächst unser Bewusstsein von dem, was wir nicht wissen. Je mehr wir also wissen, desto mehr erkennen wir, wie viel wir nicht wissen. Was würde nun passieren, wenn Sie versuchen würden, Zwecken zu dienen, die größer sind als Ihr Wissen, die außerhalb Ihrer Komfortzone liegen? Das würde echte Bescheidenheit hervorrufen und den Wunsch wecken, sich bei anderen in einer Partnerschaft oder einem Team Hilfe zu holen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen macht das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten produktiv und erfordert den Aufbau eines sich untereinander ergänzenden Teams mit Wissen und Fähigkeiten, die das eigene Nichtwissen und die eigenen Schwächen ausgleichen und sie irrelevant machen können. Genau so sollte es auch sein. Dieses Bewusstsein sollte unsere innere Verpflichtung auf ständiges, von Mentoren begleitetes Lernen, besonders auf Gebieten, die so wichtig sind wie das persönliche Wachstum, die Beziehungen und die Führung, noch größer machen. Ich glaube, dass wir dann Weisheit besitzen, wenn die Informationen und das Wissen von lohnenden Zwecken und Prinzipien durchdrungen sind. In gewissem Sinne schrumpft das Wissen, wenn die Weisheit wächst, da immer mehr Details von Prinzipien geschluckt werden. Jene Details für das Wissen, die wichtig sind, werden ad hoc in jeder Lebenssituation aufgenommen. Endgültig aber besitzen wir Weisheit, wenn wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, gut verstandene Prinzipien aktiv zu benutzen, schrieb Alfred North Whitehead. Man könnte es auch so ausdrücken. Weisheit ist die Tochter der Integrität. Das Integriertsein um Prinzipien herum. Integrität wiederum ist die Tochter von Bescheidenheit und Mut. Wir könnten sogar sagen, dass Bescheidenheit die höchste und damit die Mutter aller Tugenden ist, da sie anerkennt, dass es Naturgesetze oder Prinzipien gibt, die über das Universum herrschen. Es geht nach ihnen, nicht nach uns. Der Stolz lehrt uns, dass wir die Kontrolle haben. Die Bescheidenheit lehrt uns, die Prinzipien zu verstehen und nach ihnen zu leben, weil sie letztendlich die Konsequenzen unserer Handlungen bestimmen. Wenn Bescheidenheit die Mutter der Weisheit ist, ist der Mut ihr Vater. Wirklich nach diesen Prinzipien zu leben, wenn sie im Widerspruch zu den Sitten, Normen und Werten der Gesellschaft stehen, erfordert nämlich ungeheuer viel Mut. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst, schrieb Ambrose Redmond. Integrität hat also zwei Kinder, Weisheit und Überflussmentalität. Weisheit kommt zu jenen Menschen, die ihr Gewissen erziehen und ihm gehorchen. Die Überflussmentalität wird gepflegt, weil aus Integrität innere Sicherheit erwächst. Wenn jemand bei dem Gefühl seines persönlichen Wertes nicht von äußeren Beurteilungen und Vergleichen abhängig ist, kann er über die Erfolge anderer wahrhaft glücklich sein. Jene aber, deren Identität auf Vergleichen basiert, können sich einfach nicht freuen, wenn andere Erfolg haben, da sie aus einer emotionalen Unzulänglichkeit heraus operieren. Weisheit und Überflussmentalität produzieren jene Art von Paradigmen, über die ich in diesem Buch spreche. Paradigmen, die uns dazu führen, an die Menschen zu glauben, ihren Wert und ihr Potenzial zu bestätigen und im Sinne von Freisetzung zu denken, nicht von Kontrolle. Diese Kombination von Weisheit und Überflussmentalität respektiert die Kraft und die Fähigkeit der Leute zu wählen. Und sie respektiert die Tatsache, dass die Motivation innerlich ist. Daher versuchen Leute mit Weisheit und Überflussmentalität nicht, andere zu managen, zu kontrollieren oder zu motivieren. Solche Führer inspirieren, statt zu fordern. Sie kontrollieren Dinge, doch Menschen führen, befähigen sie. Sie haben keine Nullsummenmentalität, sondern suchen immer nach der dritten Alternative, nach dem höheren, mittleren Weg. Sie sind von Dankbarkeit, Ehrfurcht und Respekt für alle Menschen erfüllt. Sie betrachten das Leben als ein Füllhorn von Ressourcen, besonders von menschlichen Ressourcen, für Chancen und fortwährendes Wachstum.